es würde helfen. Und du dabei in Betracht gezogen hast, dass wir selbst sind, die für unser Glück die Sorgen tragen. Und du trotzdem glaubst, dass du uns brauchst. Ich glaub mir, du musst es mir nur sagen. Und ich lauf und such und steh, ich kauf es in Masse. Ich hol's dir, es in Masse. Ich tu's, was in Masse. Bleib bloß hier, es in Masse. Ich versuch's, was immer es ist. Was immer es ist. Was immer es ist. Was immer es ist. Mein Schatz, hast du mir erst erzählt. Ich werde niemals zulassen, dass du irgendetwas fehlt. Was immer es ist, ich hol's dir, was immer es ist. Ich tu's, was immer es ist. Bleib bloß hier, was immer es ist. Ich versuch's, was immer es ist. Was immer es ist. Was gibt, von dem du denkst, es sei was Schlechtes, sei dir sicher, dass du mich nicht kennst. Wenn du mir sagst, dass dir irgendwas nicht recht ist, du bist die Antwort auf meine Gebete. Und ich hab dich hier und jetzt. Es gibt nichts, was ich nicht täte, bis du mich nicht verlässt. So Masse, ich hol's dir, so Masse, ich tu's, so Masse, bleib bloß hier, so Masse, ich versuch's, so Masse, ich hol's dir, so Masse, ich tu's, so Masse, bleib bloß hier, so Masse, ich versuch's, was immer es ist. Neubrandenburg, habt ihr Lust auf noch?